Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Johannesevangelium, Kapitel 10, Vers 27. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Gott segne dieses Wort. Seine Stimme. In diesem Bibelabschnitt hier aus dem Johannesevangelium lernen wir mehr über Gottes Stimme, genauer gesagt die Stimme unseres Herrn Jesus Christus als Gott im Fleische. Und Jesus weiß eben, wer seine Schafe sind. Jesus Christus ist unser guter Schäfer. Ja, also, das ist also ein Bild, das aus dem Alten Testament auch kommt. Wir tun gut daran, uns zu erinnern, dass eben Jesus Christus hier in diesem Zusammenhang eben für sich in Anspruch nimmt, als Gott im Fleische zu kommen. Und es ist eben so, dass manche Menschen fragen, ob er denn der Messias ist, der Heiland, der Erlöser. Und Jesus Christus antwortet ihnen eben darauf mit diesem Bibelvers hier. Anders gesagt, die Menschen, deren Herzen ihm schon zugewandt sind, hören und erkennen schon seine Stimme und folgen ihm als Schafe sozusagen. Ja? Und vor allem in den Evangelien, also lest mal durch Kapitel 10, lest mal das ganze Kapitel Johannes Kapitel 10 durch und schaut mal, wie Jesus versucht, die Herzen der Menschen zu erreichen. Ja? Und das ist auch so, dass Jesus eben auch manchmal auch in Parabeln spricht, um die Herzen der Menschen zu erreichen. Das ist nicht, weil er irgendwie versucht, etwas kompliziert zu machen. Nein, er versucht, etwas zu vereinfachen. Und er used diese Gleichnisse, diese Parabeln, um eben direkt die Herzen der Menschen zu erreichen. Also die Menschen, deren Herzen ihm zugewandt sind und nicht abgewandt sind. Ja, und geht auch noch mal rein in den ersten Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 14 bis 15. Ja, auch im Neuen Testament, 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 14 bis 15. Und schaut mal, was Paulus da schreibt, um uns zu helfen, zu verstehen, wenn es jetzt um Gottes Wort geht. Denn Jesus Stimme ist eben offenbart in der ganzen Bibel, im Alten Testament und im Neuen Testament. Wenn Gott im Alten Testament spricht, in die Herzen der Menschen, so ist das auch unser Jesus Christus genauso, gleichsam, der in die Herzen der Menschen spricht und auch zeitlebens, als er hier unter uns war, als Gott im Fleische, und eben auch im Neuen Testament durch den Heiligen Geist, dass er immer noch mit uns spricht. Und Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, 14 bis 15, hilft uns zu verstehen, dass Gottes Wort eben für Menschen oder ja auch für Menschen, die eben noch nie Gottes Wort gehört haben, nicht immer so einfach zu verstehen ist. Ja, also lest das mal durch. Und wir vergessen auch manchmal selber, dass Gottes Wort eben die Bibel, Jesus Christus Herz und Geist und Seele und sein ganzes Wesen ist ausgedrückt in der gesamten Bibel. Und dieser Bibelvers macht uns Mut und hilft uns auch, wenn wir zum Beispiel anderen Menschen von Jesus Christus erzählen. Und dann andere Menschen öffnen vielleicht die Bibel sogar, das wäre super, und lesen dies, ja, und wissen aber nicht, was sie lesen. Und das macht uns Mut und hilft uns zu verstehen, das heißt nun nicht, dass diese Menschen oder Menschen nicht zu Christus kommen und auch nicht zu Christus kommen wollen, sondern ganz im Gegenteil, dass sie einfach Schwierigkeiten haben zu verstehen, was denn da nun, was das nun ist, was sie denn lesen. Ja? Und ihr könnt auch noch mal, auch noch eine andere Sache, die euch Mut macht oder uns Mut machen kann und soll, ist im Lukas-Evangelium, Kapitel 24. Das ist jetzt nach der Auferstehung. Jesus Christus ist auferstanden. Nach 3 Tagen, nachdem er gekreuzigt wurde, am Kreuz gestorben ist für unsere Sünden. Und lest mal Kapitel 24, Lukas Evangelium 24, Vers 13 bis 34. Lukas Kapitel 24, Vers 13 bis 34, das ist also der Weg nach Emmaus und wie es weitergeht da. Das ist das erste Bibelstudium, kann man so sagen, ja, wo Jesus Christus hilft, den Menschen also zu verstehen, was im Alten Testament, das Neue Testament gab es ja zu der Zeit noch nicht, aber wie Christus hilft, die Menschen seine Stimme aus dem Alten Testament den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus zu erklären, dass es eben seine Stimme ist, die da klingt. Und dass die Propheten die Prophezeiung auf ihn selber zeigen, unser Jesus Christus. Das ist wirklich also ein wunderbarer Bibelvers. Geht einfach mal rein, lest mal. Ja, und das ist eben Jesus Christus Stimme. Lieber Jesus, wir danken dir für deine Stimme und für dein Wort, die Bibel, was du uns gegeben hast und dass wir tagtäglich uns aufhalten in der Bibel und in unserer persönlichen Beziehung mit dir wachsen. Und dass wir deine Stimme nicht nur hören, sondern dass wir deiner Stimme folgen. Und dafür beten wir. Und auch, dass alle Menschen zu dir kommen, wo noch Zeit ist. Denn es gibt leider keine mo zweite Möglichkeit, zu dir zu kommen, zeitlebens. Und dafür beten wir, dass alle Menschen deine Stimme hören und dir folgen. Wir danken dir, Herr Jesus, und beten dies in deinem Namen. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.